Mund auf, wenn es dein Schwerwörter den Schmerzen noch stammen. Beiß deine Zähne zusammen, solange dein Herz noch schlägt. Und du atmest kalt wieder an, vor sie scheitern. Glaube mir, kein Tag wird leichter, denn immer noch tief in der Scheiße trennt sich die Spreu von dem Weizen. Auch wenn es dann Schwerwörter den Schmerzen noch stammen. Beiß deine Zähne zusammen, solange dein Herz noch schlägt. Und du atmest kalt wieder an, vor sie scheitern. Glaube mir, kein Tag wird leichter, denn immer noch tief in der Scheiße trennt sich die Spreu von dem Weizen. Da, leider aufhören, greif ich an, immer davon meine Jungs, so gut ich kann. Jeder einzelne Tag in meinem Leben heißt wieder ein stabilerer Mann. Mit dem Kopf durch Wände, Acker mit den Händen, besser mein Ende, verdammt. Und bleibe lieber gerade, legal oder Straße, halte das Rudel zusammen. Reich mir die Hand, denn auf mein Wort ist Verlass. In dieser falschen Dreckswelt, einer der letzten ohne Hass. Ich folge der Fährte des Ruhms, aber halte mich fern von dem Teufel. Sie rede von tausenden Brüdern, ich habe eine Handvoll mit Freunden. Die paar sind mehr wert als eine Million dieser ekligen Heuchler, denn sie verzeihen dir auch, wenn du sie mal enttäuscht hast. Und auch wenn dann alles brennt, kann ich sehen, ruhig in Flammen stehen, denn ich hab mein Bestes gegeben, dagegen anzugehen. Und auch wenn es dann schwer wird, halt den Schmerzen noch stammen. Beiß deine Zähne zusammen, solange dein Herz noch schlägt. Und du atmest kalt wieder an, wo sie scheitern. Glaube mir, kein Tag wird leichter, denn immer noch tief in der Scheiße trennt sich die Spreu von dem Heut. Auch wenn es dann schwer wird, halt den Schmerzen noch stammen. Beiß deine Zähne zusammen, solange dein Herz noch schlägt. Und du atmest kalt wieder an, wo sie scheitern. Glaube mir, kein Tag wird leichter, denn immer noch tief in der Scheiße trennt sich die Spreu von dem Weizen. Leider 24 Stunden, 7 Tage die Woche, zu viele offene Wunden, aber noch tragen die Knochen. Und ganz egal, was es kostet, ich habe immer noch genug Luft in meiner Lunge für 12 weitere Runden in diesem versteinerten Dschungel. Nerven muss Teflon, denn keiner von den Wichsern zieht mich noch runter. Ich halte mich so gut es geht und verwumper und bau mich auf, da wo sie fallen. Bruder, keiner gibt dir die Zeit zurück. 99% eigenes Können, okay, der Rest ist Glück. Denn da, wo der Panzer wächst, ist leider auch, wo dein Herz nicht ist. Immer auf der Flucht vor dem Schatten, rein in das Licht. Gott sei Dank, denn ich seh immer noch mein Gesicht in dem Spiegel, ohne zu kriechen. Denn ein Wolf ist immer loyal zur Familie. Auch wenn es dann schwer wird, halt den Schmerzen noch stammen. Beiß deine Zähne zusammen, solange dein Herz noch schlägt. Und du atmest kalt wieder an, wo sie scheitern. Glaube mir, kein Tag wird leichter, denn immer noch tief in der Scheiße trennt sich die Spreu von dem Heut. Auch wenn es dann schwer wird, halt den Schmerzen noch stammen. Beiß deine Zähne zusammen, solange dein Herz noch schlägt. Und du atmest kalt wieder an, wo sie scheitern. Glaube mir, kein Tag wird leichter, denn immer noch tief in der Scheiße trennt sich die Spreu von dem Weizen. Leider schwer wird halt den Schmerzen noch stammen. Beiß deine Zähne zusammen, solange dein Herz noch schlägt. Und du atmest kalt wieder an, wo sie scheitern. Glaube mir, kein Tag wird leichter, denn immer noch tief in der Scheiße trennt sich die Spreu von dem Weizen. Leider.